Es klopft an das Fenster der Lindenbaum mit Zweigenblüten behangen. Steh auf, was liegt so im Traum? Die Sonne ist aufgegangen. Steh auf. Steh auf, Langschläfer, steh auf.